Erster, dies ist ein Lied von David. Zweiter, ich will Jahwe danken. Ich will von seinen Wundern erzählen. Dritter, ich will mich freuen wegen dir. Ich will deinen Namen loben, du bist groß. Vierter, meine Feinde liefen weg. Sie fielen und starben vor dir. Fünfter, du hast mir geholfen. Du bist ein guter Richter. Du sitzt auf deinem Thron. Sechster, du hast den anderen Völkern Angst gemacht. Du hast böse Menschen getötet. Ihre Namen sind für immer weg. Siebter, die Feinde sind für immer zerstört. Du hast ihre Städte kaputt gemacht. Niemand erinnert sich mehr an sie. Achter, Jahwe ist König für immer. Er sitzt auf seinem Thron. Er richtet die Menschen. Neunter, er richtet die ganze Welt gut. Er sagt den Völkern, was richtig ist. Zehnter, Jahwe ist ein sicherer Ort für Menschen, denen es schlecht geht. Er hilft in schweren Zeiten. Elfte, Menschen, die dich kennen, vertrauen dir. Du lässt Menschen nicht allein, die dich suchen, Jahwe. Zwölfter, lobt Jahwe, der auf dem Berg Zion wohnt. Erzählt allen Völkern von seinen großen Taten. Dreizehnter, Jahwe bestraft, wer Böses tut. Er erinnert sich an die armen Menschen. Er vergisst ihre Hilferufe nicht. Vierzehnter, hab Mitleid mit mir, Jahwe. Sieh mein Leid von denen, die mich hassen. Du rettest mich vor dem Tod. Fünfzehnter, ich will von deinen guten Taten erzählen. Ich will mich in Zion über deine Hilfe freuen. Sechzehnter, die anderen Völker fielen in die Grube, die sie selbst gruben. Ihr Fuß verfing sich im Netz, das sie versteckt hatten. Siebzehnter, Jahwe hat sich gezeigt. Er hat gerichtet. Der böse Mensch wurde in seiner eigenen Falle gefangen. Achtzehnter, böse Menschen gehen in den Tod. Alle Völker, die Gott vergessen, gehen auch dorthin. Neunzehnter, Gott vergisst die armen Menschen nicht für immer. Ihre Hoffnung ist nicht für immer weg. Zwanzigster, steh auf, Jahwe. Lass Menschen nicht gewinnen. Richte die anderen Völker vor dir. 21. Mach ihnen Angst, Jahwe. Die anderen Völker sollen wissen, dass sie nur Menschen sind.